Zum Tag der Sonne, dem größten Festtag der Nation, bekamen die Schüler der Revolutionsschulen wie der Revolutionsschulen Mangyongdae und Gangwanso die weißen Kinder der weißen Kinderkrippen und Gärten und der weißen Heimgrund- und Oberschulen und die Angehörigen der alten Heime sowie die Kinder und Schüler an allen Orten des Vaterlandes, von der Hauptstadt Pyongyang bis zum entlegenen Gebirgsdorf im Norden und dem einsamen Inseldorf an der militärischen Demarkationslinie, das fürsorgliche Geschenk der Partei der Arbeit Koreas.